never leave me alone, no matter what them do, no matter what them do. Babylon a put me in a captivity, even in darkness I can see. Yes, it's you who set me free. Wochen werden zu Monaten, Tage werden zu Wochen. Kann nicht behaupten, es war leicht, ich wäre fast dran zerbrochen. An dieser Last auf meinen Knochen, doch weil ihr mich nie verlasst, hab ich die Hoffnung nie verloren, ich komm raus aus dem Knast. Ich hab schon zu viel verpasst, ich war schon zu lang am Boden. Muss nicht mehr fliegen, will nur stehen, doch die haben mich nicht verbogen. Denn alles liegt in Gottes Hand und er handelt durch euch. Die haben mich nicht klein gekriegt, doch er hat mich überzeugt. Denn es hat alles seinen Sinn, wenn nur sein Wille geschieht. Drum glaub ich dran, dass sich bald auch die letzte Wolke verzieht und dass die Sonne für mich wieder scheint. Wird Inhalt meiner Lieder sein, von Energie erfüllt wird bald schon jedes meiner Lieder sein. Oh Jah, I know you never leave me alone, no matter what them do, no matter what them do. Babylon a put me in a captivity, even in darkness I can see. Yes, it's you who set me free. Zu blind und zu verwöhnt, die Welt voll Hektik und Neid. Hab viel gelernt und nachgedacht in dieser schrecklichen Zeit. Ich zähl die Tage und bete, warte, hoffe und bange. Klammer mich fest an dem Glauben, es dauert nicht mehr sehr lange. In mir hat sich viel verändert und vieles bleibt wie es war. Danke den Menschen, die ich liebe, denn ihr wart für mich da. Und so wurde mir klar, Gott hat mich so reich beschenkt. Ich wusste es nicht mehr zu schätzen, hab mein Gewissen verdrängt. Doch jetzt weiß ich, was ich wirklich brauch, um glücklich zu sein. Davor war selbst der größte Teil für mich ein Stückchen zu klein. Brauch meine Familie, meine Freundin, meine Musik, meine Freiheit. Werd jede Sekunde genießen, solange ihr nur dabei seid. Oh, ja, yes, you never leave me alone, no matter what them do, no matter what them do. Babylon a put me in a captivity, even in darkness I can see. Yes, it's you who set me free. I am missing. Oh, Jah, yes, you never leave me alone, no matter what them do, no matter what them do. Babylon a put me in a captivity, even in darkness I can see. Yes, it's Jah who set me free, who set me free, oh yeah. You always by my side, oh yeah, yeah, yeah. You always by my side, oh, oh.